So, jetzt bitte ich um Aufmerksamkeit für die recht brave Blechbläserbande der katholischen Grundschule Pfaffenforst. Das hat mir große Freude bereitet. Ich danke allen Eltern und Großeltern, die mir ihre Eltern, ihre Kinder und Enkelkinder zur Verfügung gestellt haben, für ein Jahr mit denen zu üben. Das war wunderbar. Das mache ich im nächsten Jahr weiter. Also das Projekt bleibt bestehen. Kooperation mit der Musikschule in Bergisch-Gladbach. Und jetzt führen wir mal was vor. Mal gucken, ob Sie das kennen. Yeah.